Glatzbeck an der Rhythmusgitarre, Olga Dürken an der Leadgitarre, Bernd Eisenblätter am Bass, Hanju Wiedler am Schlagzeug und Franz Lambert an der Orgel. Unsere Senioren-Nachmittagskapelle. So, ich glaube, ihr könnt gleich wieder zurückgehen. Also ich bin gespannt, ob wir jetzt für die nächste Viertelstunde Musikanten hier haben. Erwin. Ja, schön. Erwin am Schlagzeug. Begrüßen Sie bitte Erwin am Schlagzeug. Das bekannte Schalke-Maskottchen. Heißt auch Erwin, oder? Diese Figur von Schalke, heißt sie nicht Erwin oder heißt sie Günner? Ich weiß das nicht. Wer weiß das hier? Haben wir Schalke-Fans hier? Da gibt keiner zu jetzt, ne? Völlig richtig. Wir waren hoffentlich alle am Dienstagabend im Landschaftspark Duisburg-Nord. War das ein Abend, Kinder? Meidericher Vizemeister. Der schönste Film der Welt, ja? Vergessen Sie Förster im Silberwald und Alpenglühen in der Lodenhose. Ein richtig schöner Heimatfilm. Meidericher Vizemeister. Die erste Bundesligamannschaft des MSV Duisburg mit 9 Meidericher Jungs, das muss man sich vorstellen. 9 Jungs, die schon als Kinder in der Straße zusammengespielt haben. Und die haben die erste Bundesligamannschaft des MSV Duisburg, damals noch Meidericher Spielverein, gestellt und sind Vizemeister geworden. Was kann aber ist, jetzt kommt die spezielle Frage. Nach heutiger Rechnung wären sie nicht Vizemeister geworden, sondern nur hinter Eintracht Frankfurt Platz 3. Wer weiß, woran das lag, dass sie damals Vizemeister wurden, während sie heute nur Platz 3 belegt hätten? Weiß das jemand? Frankfurt hat aufgegeben. Nein, nicht die 3-Punkte-Regel. Nein, sie waren punktgleich mit Eintracht Frankfurt. Tordifferenz ist das richtige Stichwort, weil damals ging es nicht nach Tordifferenz, sondern der Torquotient. Da wurden die geschossenen Tore durch die Gegentore geteilt und da kam abenteuerliche Ergebnisse raus. Eintracht Frankfurt hatte die bessere Tordifferenz, aber Duisburg hatte den besseren Torquotienten. Ist aber ganz egal, das war ein Riesenabend, das war die letzte öffentliche Vorführung dieses Films. Sie werden sich also alle die DVD kaufen müssen. Der Film ist über 2 Stunden lang, aber jede Sekunde dieser 2 Stunden ist mehr als das Geld wert, was man für die DVD bezahlt. Da wird ein Zeug gelabert, das ist eine Sprache, die ist am Aussterben mittlerweile. Also sowas hört man im Ruhrgebiet gar nicht mehr. Ne? Mittlerweile hört man ja auch Isch und Hab und so. Und die reden aber noch richtig so, wie man im Schatten der Hochöfen reden musste, um sich verständlich zu machen. Hengeslaber, Pillegags, Lö, Notz und Lulu Neuden und wie sie alle hießen, Günther Preußen, kennen sie alle. Die kommen gleich auch noch, ist ja Seniorennachmittag hier. So, ja, jetzt aber, ich meine, das war jetzt wirklich genug Zeit, um jetzt hier ambitionierte Musikanten zu motivieren, sich mal hier ein Instrument zu schnappen und die nächste Viertelstunde zu bestreiten. Sie wissen, auf dem Hafenfest wird überall nur gecovert. Das ist sehr, sehr schön. Wir freuen uns, wir mögen Covernummern, wir lieben es, wenn man alteingesessene, gut abgehangene Songs schlecht nachspielt. Da haben wir richtig viel übrig. Aber wir wollen uns ein bisschen hier auf dem Seniorennachmittag davon absetzen und wollen deswegen jammen. Deswegen die Frage, wer hat den Mut, hier ein Instrument in die Hand zu nehmen? Klaus, möchtest du dich vielleicht mal ein bisschen locker machen oder so? Nein. Franz Lambert, ich weiß, dass Sie auch noch viele andere Instrumente können. Franz Lambert nimmt jetzt den Bass. Das heißt, das Gerüst steht, wir haben Bass, wir haben Schlagzeug. Hanju, kannst du vielleicht auch mal Gitarre spielen? Hanju, hast du wohl auf Gitarre gelernt? Ja, siehst du, ja. Häng dir eine um, such dir aus hier, die von Klaus oder die von Holger. So. Ja, guck mal, das ist doch jetzt eine Weltpremiere, Hanju an der Gitarre. Vielleicht nimmt ihm einer sein Bier ab. Wir reichen das durch. Vielen Dank für die Mitarbeit. So. Pepe, ich weiß nicht, ob es dir gesagt wurde, aber damit spielt man gar nicht Bass. Peter, du machst mit an der Flöte. Das ist schön. Rote Hafenfest, da wird natürlich aufgeblasen. Das wollen wir so haben. Um der guten Tradition willen des alten Duisburger Notenstadtteils. So. Möchte mal jemand mit Reinschaft Wolfgang, müsstest du dich vielleicht an die Tasten setzen? Nein, möchte er nicht. Wenn Klaus in der Mitspiel will, müsstest du jetzt Holgers Gitarre nehmen, weil der Hanjo macht sich gerade über deinen Teil her. Seid ihr schon?